Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Start. So, die Aufnahme läuft. Okay, also meine Frage war, warum wir nicht so wählen wie bei den Landeslisten in Münster. Das heißt also, man sagt zum Beispiel, man wählt den Platz 1, der die meisten, die höchste Prozentzahl über 50 hat, ist halt die Nummer 1 und der Rest geht dann in den zweiten Wahlgang komplett mit neuen Leuten natürlich und da werden dann halt die Plätze, ich weiß jetzt nicht, wie viele auf die Liste sollen, 2 bis 90 gewählt. Okay, das meine Antwort war eine andere. Ich werde sie jetzt ändern, weil ich habe gerade gemerkt, dass seine Frage zwei Teile hat. Also das eine ist, wir haben darüber geredet in der PG-Geschäftsordnung und wir haben gesagt, was dem fehlt, ist, dass der Wähler seinen Willen differenziert ausdrücken kann. Man kann nur sagen ja oder nein. 1 oder 0, das ist den meisten zu wenig gewesen. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen eine Skala, auf der man wählen kann. Sowas von 0 bis 100%, das kann man runterbrechen, kann sagen, 0 bis 100 ist zu viel, machen wir 0 bis 10 oder 1 bis 10. Ich habe gesagt 0 bis 9, weil mir jemand gesagt hat, einstellige Zahlen sind einfacher. Ja gut, dann ist das halt so. Der zweite Teil deiner Frage ist, warum macht man keine Blöcke? Das kann man machen, das sind allerdings 2 Wahlgänge und für Wahlgänge haben wir keine Zeit, ist halt meine Theorie. So ein Wahlgang, der dauert, je nachdem, was man für ein Wahlsystem nimmt, zusammen mit der Auszählung, sag mal, 1 bis 2,5 Stunden und die Zeit haben wir einfach nicht und deswegen wäre mein Vorschlag einfach alles in einem Wahlgang zu wählen. Ich habe die Befürchtung, dass wir wieder so viele Kandidaten haben werden, bis zur Aufstellungsversammlung selber und dass selbst am Tag selbst sich noch Leute spontan entscheiden, kandidieren zu wollen. Da der Vorstand ja doch kein Riegel davor geschoben hat und ich habe einfach ein bisschen Angst, dass wir sonst mit der Zeit nicht hinkommen und deswegen schlage ich halt einen Wahlgang vor. Guten Abend. Ich weiß nicht, in welcher Runde ich jetzt quasi gelandet bin, wird aber kurz auch noch einen Satz dazu sagen. Du bist in der Frag den M. Marsching nach seinem Blogpost-Channel. Okay, ich gebe trotzdem... Ja. Also eigentlich sind wir hier in der PM-Runde, du bist eigentlich hier richtig, die wurde hier gerade gekapert, aber schieß mal los, Uwe. Okay, ich würde kurz noch ergänzen, ich habe mir die Wahlverfahren auch aus den anderen Bundesländern angeschaut und mit Rückblick auf Münster und das, was in Baden-Württemberg gelaufen ist, kann es halt gut passieren, dass wir, wenn wir eine reine Approval-Wahl machen würden, wie in Münster, dass wir 4, 5 oder mehrfach noch wählen müssen, bis genug Leute überhaupt über die 50% kommen. Und dafür ist dann sicher keine Zeit mehr. Also die hatten auch eine reine Approval und da sind dann pro Wahlgang immer so 2, 3 Leute nur überhaupt über 50% gewesen. Ich glaube, die haben sogar Leute drauf, die gar nicht über ein Quorum gekommen sind. Bin mir aber da nicht ganz sicher. Also ich gucke mir gerade auch die Wahlverfahren in den anderen Ländern noch an. Ich bin hingewiesen worden auf Niedersachsen. Die haben ein ähnliches System gemacht. Die haben danach auch noch eine Manöverkritik und alles gemacht dazu. Das gucke ich mir gerade auch noch an. Aber grundsätzlich, was mir einfach wichtig ist, ist, dass man im ersten Wahlgang nicht darüber entscheidet sofort, wer kommt auf die Liste oder nicht, sondern erstmal, wer kommt sozusagen in den Recall, wer kommt in die Befragungsrunde. Weil ich da einfach die Hoffnung habe, dass wir nicht am Ende mit einem einzigen Kandidaten da stehen, der über 50% kommt. Denn sonst haben wir das, was der Uwe gerade gesagt hat. Und im zweiten Part gehe ich persönlich davon aus, dass diejenigen, die in die Befragung kommen, ich nenne es mal positiv, sich die meisten davon nicht so blöd anstellen, dass sie am Ende wieder rausgekickt werden. Trotzdem ist dann erst die Entscheidung, wer kommt auf die Liste oder nicht, gegeben, indem man so eine negative Zustimmungswahl macht oder so eine Ablehnungswahl macht sozusagen. Deswegen ja mein Vorschlag, auf dem Wahlzettel zu sagen, explizit diesen Kandidaten will ich nicht. Und wenn mehr als die Hälfte der Wählenden entsprechend sagen, der Kandidat soll doch nicht auf die Liste, dann kommt er eben nicht drauf, dann fliegt er eben wieder runter. Was man zusätzlich noch machen könnte, ist, wenn am Sonntagabend noch Zeit wäre, dann noch einen Wahlgang zu machen, wie groß soll die Liste sein? Dann damit hätte man diese Möglichkeit natürlich auch zu sagen, man cuttet die ab einer bestimmten Länge. Also ich sag mal, wenn da wirklich 40 Leute drüber kämen und man hinterher sich entscheiden will, okay, wir brauchen eigentlich doch nur 20 oder sowas. Ja, das hatte ich in meinem Vorschlag extra nicht drin, weil ich den, ich sehe keine sinnvolle Listenlänge. Also eine sinnvolle Listenlänge wäre 16 oder sowas oder 15. Das wirst du aber nicht durchkriegen. Die Leute werden wieder mit 42 oder 23 kommen. Ja, 23 ist relativ nah dran an 15, aber wie soll man dem 24., der quasi zweimal übers Quorum gekommen ist, erklären, dass er dann doch nicht auf der Liste ist? Das halte ich irgendwie für unfair und deswegen habe ich den Vorschlag einfach weggelassen. Wenn die Liste 15 lang ist, ist sie 15 lang, wenn sie 20 lang ist, ist sie 20 lang. Das schadet ja nichts. Hat ja auch keinen besonderen Mehrwert, wenn man jetzt, sag ich mal, bei 23 einen Cut macht. Ich meine, was hat man dann? Also, dass der 23. Drankommt oder der 24. ist ja nun auch nun mal sehr unwahrscheinlich und also nur dann würde es sich ja auswirken und dann nehmen wir jetzt mal an, wir würden den 24. Platz benötigen und wir haben den jetzt weggeschnitten, ja, dann bleibt der frei und das ist dann die bessere Alternative. Also ich würde diese Diskussion oder diesen Punkt nicht überbewerten, weil er ist irrelevant, also das bringt uns da auch nicht weiter. Was ich machen würde, ist am ersten Tag eine Anzahl Leute festlegen, die auf jeden Fall weiterkommen. Also nehmen wir mal an, ich halte das für möglich, dass irgendwie keiner über das Quorum kommt oder nur 4-5 Leute, dass man sagt, dass dann irgendwie, was weiß ich, die 24 Besten auf jeden Fall in die Vorstellungsrunde gehen. Jein, ich glaube, das würde bei dem Verfahren, wie es in Niedersachsen mit Ja, Nein, Enthaltung passiert ist, nicht passieren. Denn da kann man sich enthalten, wenn man die Leute gar nicht kennt. Und das heißt, du kommst auch rein, wenn du, ich sag mal, 10 Ja, 9 Nein und 100, 200, 300 Enthaltungen hättest als Kandidat. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht nötig. Nochmal kurz zum Nico zurück. Es gibt natürlich schon einen Fall, wo man die Liste am Ende doch nicht zu lang haben will. Und das ist der Fall, wenn also quasi am ersten Tag doch irgendein völlig verschwurbelter Esoteriker oder was weiß ich nicht was mit in die nächste Runde kommt der dann quasi hinten aber noch rausfliegen soll. Ja, wie sowas ja in anderen Ländern durchaus mal passiert ist, dass da Leute mit drüber gekommen sind, wo sich dann erst im Laufe der Befragung rausgestellt hat, dass die eigentlich No-Gos sind für uns Piraten. Also ja, und dann hast du ihn auf dem 23. Platz und dann ist er dann drin. Kannst ja nicht dann darauf gehen. Also wir müssen die dann schon effektiv rauskicken und also das. Genau, aber das würde ja auch mit Michels Variante ein Kreuzchen machen zu können für Nein nicht dabei haben wollen. Was der Uwe meint, ist, man wählt erst die Leute in die Fragerunde, dann macht man die Wahl nach der Fragerunde und wenn man dann über 23 hat, schneidet man bei 23 ab. Deswegen sage ich ja, wie kann man dem 24. erklären, dass er über zwei Quoren gekommen ist sozusagen und trotzdem nicht dabei ist? Das halte ich einfach für äußerst unfair und deswegen habe ich das rausgelassen. Ja, und wie gesagt, wenn er nach der Fragerunde drin ist, dann ist er auch irgendwo, wie du schon sagst, zu Recht drin. Dann hat er zweimal das Quorum gekriegt und dann kann man nicht sagen, ne, so und also. Na, weil beim zweiten gibt es ja kein Quorum. Beim zweiten gibt es ja meines Wissens eigentlich nur eine Summe, beziehungsweise dann halt, wenn man verpflichtend bei jedem Namen ein Kreuz machen muss, halt einen Durchschnitt. Ja, aber nach Michels Vorschlag kann man ja in der zweiten, gerade sagte ja, die Fragerunde ist ja wichtig und da können sich auch noch Leute disqualifizieren und deswegen auch da nochmal die Ablehnungsmöglichkeit. Das heißt, da kann man sie ja dann aussortieren und jetzt darauf zu setzen, dass sich die Vollhongs erst dann ab Platz 25 einsortieren und nicht schon vorher, ist... Das ist richtig, also habe ich auch eben zugestimmt, wenn diese Möglichkeit dabei ist, die Leute auch im zweiten Wahlverfahren nochmal anzukreuzen, nein, den will ich nicht haben, dann ist es der gleiche Effekt, wie wenn ich hinterher sage, ich will aber abschneiden ab irgendeinem Punkt oder so. Also das heißt, dass nicht jeder unbedingt, der über die erste Runde kommt, auch auf die Liste kommt. Damit kann ich auch voll leben. Ich hatte auf Twitter gelesen, es soll auch nochmal einen extra Podcast geben, ist das richtig? Mir wurde gesagt, ich soll doch bitte zu Fragen zur Verfügung stehen. Ich wollte jetzt aber erst die PG-Runde nochmal abwarten. Okay. Es ist ja nur ein Vorschlag, ja, des Ganzen. Also es gibt ja noch mehrere andere Vorschläge. Ich sehe nur, dass bei einigen einfach die Zeit nicht reicht. Und ich sehe, dass einige halt einfach nicht die Differenzierung so darstellen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Und, ja, Uwe, du hast es ja mitbekommen. Ich habe grundsätzlich ja gesagt, bei so einer PG, ich sehe eben nicht das Ziel darin, dass die PG jeden Einzelschritt abfragt per Liquid, sondern dass sie am Ende Vorschläge macht. Von mir aus auch ein, zwei Alternativen, aber dass die eben durchgerechnet sind sozusagen und dass man sagen kann, das funktioniert, weil so eine PG ist offen, da kann ja jeder mitmachen, da kann sich hinter keiner beschweren, er hätte nicht mitgemacht. Deswegen ist das jetzt halt ein Vorschlag, den ich mache, der wird jetzt ja auch noch ein bisschen angepasst, wie gesagt, ich kriege ja auch noch entsprechende Hinweise, die ich auch gerne einbaue, ich habe ja schon ein Update gemacht und ja, kann sich halt weiterentwickeln. Ich bin ja auch sehr zufrieden damit, weil da halt jetzt viel drin steckt. Ich hatte ja gerade gegen das Scored Voting beim letzten Mal, wo es vorgeschlagen war, für die Wahl der Vorstände sogar noch gesprochen an dem Vormittag. Aber die Bedenken, die für mich da am wichtigsten waren, die sind ja durch das jetzt doppelstufige Verfahren quasi rausgenommen. Und da kann ich auch voll quasi mit für sein jetzt. Also ich halte es für sehr vernünftig. Es ist schwieriger, allerdings nicht schwieriger für die Wähler, und das war mir wichtig, sondern schwieriger für die Wahlleitung. Die sollte sich aber grundsätzlich mit dem Wahlsystem auskennen und die sollte grundsätzlich entsprechend zählen können, sich vorbereiten können. Kann sie, da hat sie genug Zeit für. Also ich werde das entsprechend tun, auf die jeweiligen Vorschläge vorbereitet zu sein. Und die Komplexität möchte ich vom Wähler wegholen. Möchte sie halt der Wahlleitung in die Schuhe schieben sozusagen. Und das ist der Punkt, wo das Wahlsystem jetzt gerade angesetzt ist. Wie war das System für den ersten Wahlgang? War das auch Scored oder war das einfach Approval? Nein, das erste ist nicht einfach Approval, sondern Approval mit Enthaltung. Es gibt quasi ja, nein, füllt man den Zettel nicht aus, ist das eine Enthaltung. Das war eine echte Enthaltung. Ich erkläre das gerne immer wieder. Die Enthaltung zählt nicht als Negativstimme, sondern ist die echte Enthaltung. Diese Enthaltung sagt tatsächlich und echt und wirklich, es ist mir scheißegal. Das kann dazu führen, das sage ich auch immer wieder, auch wenn es ein sehr unwahrscheinlicher Fall ist, dass sich 99 Leute enthalten, einer sagt, ich bin dafür, und dann kommt derjenige mit 100% Zustimmung in die nächste Runde. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber das ist der wirkliche Wählerwillen, denn es ist eine Methode zu wählen, um wirklich zu sagen, es ist mir scheißegal, ob derjenige weiterkommt oder nicht. Genau, es ist allerdings so gewesen, dass Niedersachsen die Leute schon dann sortiert haben nach der Anzahl der positiven Stimmen zuerst, dann quasi die negativen Stimmen, und wenn positiv minus negativ quasi noch was, also über null lag, dann sind die weitergekommen. Und in der Regel ist es so, dass dann halt, ich weiß nicht, dort waren es glaube ich so 40% oder sowas, die weitergekommen sind. Du bist von ein bisschen mehr ausgegangen in dem Blogpost, aber das ist ja eigentlich egal. Es geht ja nur darum, wie viel Zeit am nächsten Tag die Leute nochmal brauchen für Befragungen. Ja, mir geht es vor allen Dingen darum, dass wir nicht irgendwie mit 30% rechnen, haben hinterher 40% und der Plan geht entsprechend nicht auf. Genau. Nimm lieber eine schlimmere Zahl. Ich habe die 60% genommen. Irgendjemand hatte mir gesagt, 50 sind wahrscheinlich. Ich habe gesagt, in Niedersachsen, da waren es eher, ich glaube, es waren 35% oder 36% oder sowas in Niedersachsen. Ja gut, so what? Dann nehme ich lieber 60, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und wenn wir am Samstag tatsächlich um 18 Uhr fertig sind, ja, freue ich mich. Da kann ich noch was essen gehen. Halleluja. Genau. Und ich sag mal, für so ein vorgeschlagenes Wahlverfahren, da kann man ja wirklich auch vorher jetzt im Vorfeld, das war ja auch eine meiner großen Kritikpunkte da bei dem Vorschlag für die Vorstandswahlen, das halt wirklich 2 Wochen vorher publik machen über die Listen und so weiter, dann können sich die Leute es auch viel, viel eher angucken und schon wissen, was auf sie zukommt. Zumal das ja, wie gesagt, in anderen Ländern ähnlich, zumindest mit dieser Vorauswahl, sehr gut geklappt hat und das schon Sinn macht. Ich habe ansonsten noch die Frage reinbekommen, ob das nicht alles zu kompliziert wäre. Ich habe ja gerade schon was zur Komplexität gesagt. Ich glaube, der erste Wahlgang ist überhaupt nicht kompliziert, das ist auch schnell erklärt. Beim zweiten Wahlgang, also ich halte unsere Mitglieder für nicht so dumm, ist ein bisschen hart ausgedrückt, für nicht so ungelenkig im Kopf, dass sie das nicht verstehen, dass es da zwei verschiedene Abstimmung in einer sozusagen gibt. Also dass man die Ablehnung nochmal extra ankreuzen kann. Ich glaube auch, dass man das erklären kann. Mir ist klar, das habe ich auch im Blogpost geschrieben, mir ist klar, dass man das Wahlsystem erklären muss, dass das nicht von sich aus funktioniert. Wenn man so einen Wahlzettel in die Hand bekommt, ist es eben nicht nur, machen Sie ein Kreuz, jeder nur ein Kreuz, Kreuzigung bitte links lang, sondern das ist wirklich, das muss man erklären, aber auch das kann man vorbereiten. Genau, es ist aber so einfach, dass man es wirklich innerhalb von zwei Sätzen erklären kann, was man machen muss, sprich jeden Einzelnen, der auf der Liste steht, bewerten. Und pro Person ein Kreuzchen machen. Das ist relativ schnell erklärt. In Bayern, habe ich gesehen, sind die sehr viel komplizierter drangegangen mit einer Aufteilung, dass man Stimmen auch kumulieren konnte auf Kandidaten. Man hatte quasi 1,33 mal so viele Stimmen, wie Leute, glaube ich, übers Quorum gekommen waren. Also sehr, sehr komplex und recht unverständlich. Und in Baden-Württemberg wurden immer Blöcke gewählt und das waren dann, glaube ich, auch 4, 5 verschiedene oder 6 sogar Wahlgänge hintereinander. Das wäre für uns also völlig unmachbar, meiner Meinung nach. Insofern ist das Verfahren an sich recht einfach, ja, weil man es auch quasi kennt, weil man jede Sache im Leben irgendwo bewertet mit gut oder schlecht und vielleicht irgendwo dazwischen. Und insofern finde ich das gar nicht schlecht. Was mir nicht ganz so gefällt, ist hinten die Bewertung mit der Selbsteinschätzung der Kandidaten. Deswegen steht das ja auch in einem extra Absatz. Da möchte ich auch gerne drüber reden. Also ich habe ja zur Diskussion auch aufgerufen. Genau, also das wäre eine Möglichkeit zu sagen, jemand will auf keinen Fall unter die ersten... was weiß ich, unter die ersten 2 oder 3 und dann würde der quasi nach hinten rutschen, ja. Ich halte es aber eher für unwahrscheinlich, also ich glaube, dass die meisten Leute ja doch eher auf den vorderen Platz hoffen, zumindest, ich sag mal, außer des allerersten oder der ersten 2, 3 Plätze wird das fast keine Relevanz haben, weil ich glaube nicht, dass jemand sagt, ich will nicht Platz 10, aber Platz 14. Oder ich will nicht Platz 5, aber Platz 7 oder so. Also ich glaube nicht, dass wir es brauchen, aber es wird auch nicht schaden. Naja, ich stelle mir das ziemlich blöd vor. Ich sag mal, wenn jemand seine Chancen, nachdem er die anderen Kandidaten oder so auf der Liste angeguckt hat und so geschätzt hat, dass er vielleicht eine Chance auf Platz 6 hat und die Versammlung, sprich die ihm das Vertrauen aus und er landet plötzlich auf Platz 2 gewählt und wird dann trotzdem, was weiß ich, auf Platz 7 zurückgestuft und kommt nicht rein. Man müsste es wahrscheinlich prüfen lassen, ob es legitim ist. Weil was, wenn der jetzt sagt, naja, ich will doch auf 6, dann hat man nämlich, glaube ich, ein Problem. Und ich glaube nicht, dass das so beliebig umtauschbar ist. Und vielleicht auch vorher nicht auswählbar. Ich weiß nicht, ob das rechtlich überhaupt möglich wird. Das müsste man sicher noch klären bis dahin. Der Punkt ist einfach, dass die Leute sich nicht im Vorfeld, also nicht am ersten Tag positionieren sollen, sondern das durchaus meinetwegen am Ende der Fragerunde oder sowas machen können, so spät wie es eben geht, aber dass es eben noch vor der Wahl ist. Das ist eine Willenserklärung, die würde ich zur Not auch schriftlich abgeben lassen. Wenn also jetzt jemand sagt, ich will erst ab Platz 15 und es sind nur 20 Kandidaten da, dann würde ich auch sagen, hier, dann füllst du das bitte, dann gibst du bitte schriftlich die Erklärung ab, dass du maximal auf Platz 15 kommen willst. Irgendwie sowas. Genau, wie gesagt, also auch. Also einfach nur sagen, ich will auf Platz 15 bei so einer Vorstellung und dann kommt hinterher, wirst du hinterher auf Platz 1 gehen und sagst, ach komm, ich mach doch Platz 1. So würde es natürlich nicht funktionieren, wenn man dieses System überhaupt machen würde. Ich sag's nochmal, wir haben es durchdiskutiert, ich habe es extra nach unten geschoben und habe zur Diskussion aufgerufen, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob es überhaupt funktioniert. Wenn ein Kandidat sagt, beispielsweise, ich möchte nur auf Platz 15, es gibt 20 Kandidaten und ich finde den gut, dann gebe ich dem ja trotzdem keine 9 Punkte, sondern ich gebe ihm vielleicht noch 4, weil er hat ja gesagt, er will irgendwo hinten landen. dadurch landet er hinterher auf dem letzten Platz gegenüber allen anderen Leuten, die gesagt haben, ich würde gerne auf Platz 1, 2, was weiß ich. Und wenn es dann, es gibt 30 Kandidaten, ich sage, ich möchte auf Platz 15, lande ich auf Platz 30, nur weil ich gesagt habe, dass ich auf 15 will. Also ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist. Ich habe halt die Befürchtung, dass Kandidaten, die sagen, ich will nicht auf den Spitzenplatz ihre Platzierung dadurch entsprechend schlechter machen, wenn sie es vorher veröffentlichen. Geheim finde ich allerdings eigentlich noch blöder, weil dann sagen die Leute nicht, dass sie eigentlich nur 15er werden wollen, werden auf 1 gewählt und dann zeigt quasi am Ende der Versammlungsleiter die lange Nase und sagt, ja, tut mir leid, ihr habt einen auf die 1 gewählt, der will da gar nicht hin. Der kann ja gut, das ist natürlich die Sache. Man kann ja immer sagen, ich verzichte auf den Platz, das geht sowieso. Und die Chance, dass jetzt, wie gesagt, jemand auf Platz 1 gewählt wird, der das vorher gar nicht wollte und den noch keiner kennt, würde mich wundern eigentlich. Also sagen wir es mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass einige nicht Spitzenkandidat sein wollen, aber auf einen der ziemlich sicheren Listenplätze 2 bis 6 wollen. Ja, das kann ja sein. Das wäre ja die Möglichkeit, sich auch da einzusortieren. Wird dann zufällig jemand, der vorher gesagt hat, ich möchte erst ab Platz 2 gesetzt werden, wird der dann auf Platz 1 gewählt, rutscht der eben auf Platz 2. Also ich denke, das wäre die Realität. Ja, einer, der gesagt hat, ich will nicht auf den Spitzenplatz, kommt da trotzdem hin, rutscht auf 2 und der nächste von unten, der gesagt hat, ich möchte dahin, rutscht eben auf Platz 1 auf und dann hast du einmal noch so einen Switch in dem Ganzen und der Rest wird eh gleich bleiben. Das hat ja auch der Uwe gerade schon gesagt. Wahrscheinlich werden die meisten sagen, 1 oder nicht 1. Ich würde es aber trotzdem vielleicht beim Wahlleiter abklären lassen oder bei der Wahlleiterin, denn ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist, weil das ja quasi etwas ist, was der Kandidat dann zwar als Willenserklärung abgibt, ja, aber im Prinzip gegen den Willen der Versammlung, die Liste sortiert hat, geht. Und da weiß ich nicht, ob das möglich ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo nicht möglich ist, das rechtlich umzusetzen. Also das würde ich abklären lassen, wie auch immer. Aber stimmt, das könnte man auch machen. Der Mabo macht gerade einen guten Vorschlag, gesagt, wenn die Liste fertig ist, könnte man am Ende nochmal insgesamt darüber abstimmen lassen, so wie in Münster. Ich meine mich zu erinnern, da haben wir nach den Auslosungen gesagt, wir machen nochmal per Akklamation, ob diese Liste anerkannt wird oder nicht. Und dann wird die irgendwie mit überwältigender Mehrheit, ohne Gegenstimmen, ihr wisst, wie das läuft. Okay, das wäre dann quasi ein Heben, einfach ein Kartenheben, aber ne? Oder war das nochmal geheim? Nee, das war einfach nur Kartenheben. Da ging es wirklich nur darum, okay, wir haben ein paar mit gleicher Punktzahl. Übrigens noch so ein Ding, wenn man reines Approval macht, nochmal zu der allerersten Frage zurück, wenn man reines Approval macht, dann hat man natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass es Stimmengleichheit gibt. Das ist natürlich bei so einem Durchschnittswert relativ schwierig, gerade wenn die Anzahl der Wähler so hoch ist. Also das mit dem Losverfahren ist eher so eine extreme Fallback-Lösung und wird wahrscheinlich bei so einem Zählverfahren, bei so einem Abstimmverfahren nicht zum Tragen kommen. Allerdings ist natürlich einfach der Punkt, dass es durchaus sein könnte. Und wenn wir solche Wechsel auch drin haben, dann könnte man tatsächlich am Ende sagen, so, das ist die Liste, wir bringen sie auf den Beamer, da ist es, ich lasse jetzt die Versammlung nochmal abstimmen, ist das die Liste, wie ihr sie haben wollt sozusagen. Ist zwar dann wahrscheinlich eher eine Formsache, aber... Ich habe noch eine Frage. Ja, immer. Dafür sind wir hier. Bei dem ersten Wahlgang am Samstagabend, den du beschrieben hast, da hast du jetzt aber noch nicht angegeben, was die erreichen müssen, um in den Recall zu kommen, oder? Das stimmt. Da hast du recht. Das ist so eine Selbstverständlichkeit irgendwie. Also ich gehe davon aus... Das kann man natürlich auch entsprechend anpassen, aber ich gehe von einem ganz normalen Quorum 50% aus. Also das ist ja eine einfache Ja-Nein-Entscheidung sozusagen. Wenn die Versammlung sagt, mit einer Mehrheit, der soll weiterkommen, dann kommt er weiter. Wenn die mit einer Mehrheit sagt, der soll nicht weiterkommen, kommt er nicht weiter. Also für mich wäre das Quorum bei eine Stimme mehr Ja als Nein, Entschuldigung. Genau, das war auch in Niedersachsen so. Und sah auch da sehr vernünftig aus. Also wie gesagt, die Liste war, glaube ich, 69 Leute lang und 32 auf 32 Personen ist das zugetroffen. Das war auch so, dass die, ich glaube, selbst der mit nur, ich sag mal, einem mehr Ja als Nein reingekommen ist, dafür hatten dann trotzdem noch jeweils ungefähr 80 Leute gestimmt. Also das heißt, diese Chance, dass es passieren könnte, dass sich alle bei einem Kandidaten enthalten und nur einer Ja sagt, ist quasi gleich null. Also die Leute werden schon zu einem Großteil der Leute Ja oder Nein sagen und vielleicht in wenigen Fällen sich enthalten, wenn die Leute nicht, also gar nicht irgendwie auffindbar sind oder sowas. Aber also ich glaube, dass man das so übernehmen kann. Frage wäre nur, ob man wirklich drei Kreuzchen macht für Ja-Nein-Enthaltung oder ob Enthaltung heißt, leeren Zettel abgeben. Das müsste man definieren oder sich angucken, wie es in Niedersachsen war und dann einfach vielleicht so machen. Ich würde Ja-Nein machen, so vom Gefühl her tatsächlich, weil ansonsten hast du den undefinierten Zustand, was passiert, wenn einer einen leeren Zettel abgibt. Also wenn du sagst, Ja-Nein-Enthaltung und jetzt gibt einer einen leeren Zettel ab, was dann? Dann wäre es quasi ungültig, ne? Genau. Aber das wäre im Endeffekt auch eine Enthaltung, nur anders. Ja, ich weiß nicht, ob ungültig in irgendeiner Weise da nochmal mit reinspielt, aber im Zweifelsfall nur hinterher in die Statistik, ne? Also das ist wie bei der Bundestagswahl, wo ich hingehe und wähle ungültig. Da habe ich auch nichts mit erreicht, aber Hauptsache, ich habe auf den Wahlzettel geschrieben, Merkel, du bist doof. Nützt mir nur nichts. Gibt's noch weitere Fragen? Weil sonst würde ich jetzt mir weiter angucken, was in Niedersachsen passiert ist. Man kann so ein bisschen zwanglos plaudern. Aber ich würde die Aufnahme ausmachen, weil dann würde ich meiner Frau eben noch helfen. Das Kind hört nämlich nicht auf zu schreien, höre ich so im Hintergrund. Dann speichere ich das jetzt einfach mal, die Aufnahme. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.